Oh, hallo zusammen. Ja, das ist eine Überraschung. Na, dann kommt doch mal gleich mit. Ich bin nämlich gerade auf dem Weg hier auf den Raucherbalkon. Ja, das ist ja schön, dass wir hier Besuch haben. Also, wir treffen uns ja öfter mal hier im Teamspeak. Jetzt schauen wir mal, was schon los ist. Tür mal auf und... da geht ja schon wieder was hier. Ist ja toll. Schau mal da hinten. Da stehen die ganzen Geocacher. Moin, Jungs. Und da? Podcaster. Oh, die Hörer sind auch wieder gut vertreten. Ja, da geht immer was auf dem Raucherbalkon. Bin mal gespannt, was wir heute für Themen haben. Ja, ich besorge mir erstmal ein Bier. Und ihr kommt uns mal besuchen, gell? Im Teamspeak der Pod WG. Also, Grüße vom Raucherbalkon. Servus.